Kapitel 7 Das Konzert. Die vier haben Sommerferien. Matthias, Patrick und Julia 6 Wochen. Michael nur 4 Wochen. Aber in 3 von diesen 4 Wochen proben sie jeden Tag. Sie spielen langsam wirklich gut. Sie sind mit sich zufrieden. Matthias sieht manchmal noch traurig aus. Aber es geht schon besser. Mit Patrick spricht er noch oft über Julia. Aber Patrick ist ein praktischer Typ und hört nicht lange zu. Was vorbei ist, ist vorbei. Du findest schon noch eine andere. Und jetzt konzentrier dich aufs Konzert. Michael und Julia sind auch sehr vorsichtig, wenn Matthias dabei ist. Sie küssen sich nicht. Sie umarmen sich nicht. Sie halten nicht einmal Händchen. Wenn sie alleine sind, ist das anders. Im August nehmen sich alle 4 eine Woche Ferien. Matthias und Patrick campen in Ungarn. Julia und Michael fahren für 4 Tage ins Ferienhaus von Julias Eltern an der Nordsee. Es sind für alle 4 wunderschöne Tage. Als sie nach Berlin zurückkommen, haben sie noch 7 Tage Zeit. Sie proben weiter, aber sie müssen auch üben, wie sie sich dem Publikum präsentieren wollen. Julia hat schon vor Leuten gesungen. Patrick hat ein paar Mal in einer Kneipe gespielt. Aber vor 40.000 Leuten ist das doch etwas anderes. Und Michael und Matthias sind noch nie vor Publikum aufgetreten. Auch die richtige Kleidung müssen sie finden. Patrick will ein weißes Hemd und eine schwarze Jacke tragen und dazu einen Zylinder aufsetzen. Matthias zieht ein weißes T-Shirt an, auf dem sein Name steht, und dazu Jeans. Michael kommt ganz in Schwarz. Und Julia? Als sie so angezogen in den Keller kommt, sagen die 3 Männer nur: Wow! Kurzes, schwarzes T-Shirt, enge schwarze Hosen und lange, schwarze Stiefel. Sie sieht umwerfend aus. Endlich ist der große Tag da. Es fängt um 7 an. Sie sind schon um 6 da. Immer mehr Leute sitzen da im Gras, trinken und lachen. Um 7:15 tritt die erste Gruppe auf. Sie spielen sehr aggressiven Hardrock. Dann kommen die Hangover mit etwas melodischeren, manchmal traurigen Liedern. Und nach ihnen etwas poppigeres, die Patrol. Das waren die bekannten Gruppen. Jetzt kommt ein Moderator auf die Bühne und präsentiert die Konkurrenten. Es sind 9 Gruppen. Die Froschs spielen als Letzte. Ist das gut oder ist das schlecht? Fragt Patrick. Schlecht, meint Matthias. Dann sind die Leute müde und die Ersten gehen schon nach Hause, wenn wir spielen. Gut, meint Julia. Wir haben ein tolles Lied. Und wenn die vor uns nicht zu schlecht sind, gehen die Leute mit. Abwarten, sagt Michael. Die 4 setzen sich ins Publikum und hören sich die Musik der anderen an. Matthias macht sich Notizen. Die ersten beiden Gruppen spielen sehr schlecht. Das Publikum wird schon unruhig. Die 3. Band hat ein gutes Stück, spielt aber nicht sehr gut. Gruppe 4 sind die Kranken. Aber krank sehen sie nicht aus. Es sind 4 Jungs über 20 und sie spielen wunderbar. Auch ihr Stück ist sehr gut. Die habe ich schon mal gesehen, sagt Matthias. Das sind keine richtigen Anfänger. Alle applaudieren. Die gewinnen, glaubt Patrick. So gut sind wir nicht. Dann kommen wieder 2 miserable Gruppen. Einige Leute aus dem Publikum wollen schon gehen. Doch da kommt Gruppe 7. Alles Mädchen. Und so heißt die Gruppe auch. Alles Mädchen. Sie spielen einen sehr melodischen und romantischen Rock. Das Publikum ist begeistert, vor allem die Mädchen. Jetzt kommt wieder eine schlechtere Gruppe. Die haben nicht geprobt, sagt Matthias. Und nun als Letzte die Gruppe Nummer 9. Die Froschs.